Die südkoreanische Internetzeitung Minsungha Seori warf am 2. Mai in einem Artikel das Bakuna-Regime vor, das die Arbeitsmarktreform forciert und damit versucht, durch die erneute Opferung der Arbeiter die Wirtschaftskrise zu überwinden.